steht nachts, Schwert in der Hand, im Mond sein Licht. Aliens schweben mit leuchtenden Augen, die nur Monster brüllen und durchdringen den Himmel. Er ist der Kämpfer des Seltsamen und Mutigen mit mutigem Brennen, heißer als Gold. In Schatten, in denen die wilden Dinge wohnen, Mr. Michael Meyerhofer steigt aus den Tiefen der Hölle. Dino-Monster stürzen durch den Boden, Städte mit einem Ohren betäubenden Geräusch zittern. Oh, ins Schwald mit einem Zischen und glühenden Mr. Michael Meyerhofer lacht und sagt, lass uns gehen. Er ist der Kämpfer des Seltsamen und Mutigen mit mutigem Brennen, heißer als Gold. Im Schatten, in denen die wilden Dinge wohnen. Mr. Michael Meyerhofer steigt aus den Tiefen der Hölle. Ein Feuersturm treibt in seinen Adern, wenn die Kreaturen wie schwere Regenfälle fallen. Kein Rückzug, keine Übergabe in Sichtweite. Mr. Michael Meyerhofer schlachten bis zur Lichtbrechung. Dino-Monster zerbrücken Aliens. Mr. Michael Meyerhofers Rohr schüttelt die Ewigkeit der Ewigkeit. Die Sterne applaudieren, als der Kampf abschließt. Er ist der Retter, unsere Erde erneuert.